Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Heute machen wir mal eine ganz gesellige Sendung. Eine Sendung, in der es darum geht, dass sich gleich und gleich gerne zueinander gesellt. Es geht um Galaxienhaufen. Wenn Sie am Nordhimmel, sagen wir mal, eine gute Nacht haben, klare Nacht heißt das für den Astronomen, ohne großes Flimmern, dann kann man manchmal einen verwaschenen Fleck sehen. Und dieser verwaschene Fleck ist Andromeda. Andromeda ist die nächste große Spiralgalaxie. Die hat aber schon einen Abstand von 2 Millionen Lichtjahren von der Milchstraße. Wären Sie am Südhimmel, sagen wir mal Australien, dann können Sie eine Nachbargalaxie sehen, die viel näher ist. Die beiden Magellanschen Wolken, die sind so 150.000 Lichtjahre von der Milchstraße entfernt. Und die beiden umkreisen sozusagen die Milchstraße, sind Trabanten der Milchstraße, Satellitengalaxien. Man sieht also schon, in unserer näheren, astronomisch näheren Umgebung, da tut sich doch einiges und die Galaxien sind relativ nah beieinander. Die Milchstraße gehört wie Andromeda zu einer Gruppe von Galaxien, zu der sogenannten lokalen Gruppe. Die Ausdehnungen da sind so ein paar Millionen Lichtjahre. Aber dann gibt es noch Apparate, Aggregate, die sind viel, viel größer. Die bestehen aus bis zu 1000 Galaxien. Wie ein Bienenschwarm umkreisen sie sich. Und das sind die Galaxienhaufen. Wie entstehen Galaxienhaufen? Das soll das Thema der heutigen Frage sein. Und wo kommen die eigentlich her, mit anderen Worten? Ja? Galaxienhaufen sind also Gebiete von der Ausdehnung von mehreren Millionen Lichtjahren. Das sind also sehr, sehr große Bereiche. Und sie wurden erst entdeckt, seitdem wir wirklich gute und sehr sensible Teleskope haben. Jetzt will ich Ihnen mal einen solchen Galaxienhaufen zeigen. Ich habe Ihnen ein Bild mitgebracht. Es gibt eine ganze Reihe von Bildern dazu, aber einer ist eben ganz besonders schön und er enthält bereits, wie ich dann gesehen habe, das Thema für eine weitere Sendung. Das, was Sie hier auf diesem Bild sehen, ist ein Galaxienhaufen. Das sind also viele Galaxien in einem Raumgebiet. Dieses Ding ist einige zig Millionen Lichtjahre groß. Und vielleicht können Sie auf diesem Bild auch diesen Streifen erkennen. Und dieser Streifen ist gar kein richtiges Bild. Dieser Streifen ist ein projiziertes Bild. Man hat uns gelingt. Denn das, was Sie da sehen, teilweise sind Gravitationslinsen. Wir müssen also in einer der nächsten Sendungen mal über Gravitationslinsen reden. Die Schwerkraft verbiegt das Licht und verzerrt es. So ein bisschen so, wie wenn Sie auf eine Aluminiumplatte schauen und das so hin und her wellen lassen, dann sehen Sie solche Projektionen und das sieht man da auch. Aber das auf dem Bild war eben schön zu sehen, wir haben viele, viele Galaxien an einem Punkt. Wie entsteht sowas? Tja, der erste Hinweis, was das eigentlich ist und keine zufällige Aneinanderreihung von Galaxien ist, der entstand, als man Röntgenastronomie machte. Also man schickte Satelliten raus, die hatten ein Teleskop an Bord, das konnte Röntgenstrahlung aufnehmen. Röntgenstrahlung, das ist das, was Sie auch vom Röntgen kennen, ist diese hochenergetische Strahlung. Die entsteht vor allen Dingen dann, wenn Gase sehr heiß sind. Über 1 Million Grad, teilweise bis zu 50, 60 Millionen Grad. Und das Gebiet um die Galaxienhaufen herum und die Volumina zwischen den Galaxien sind nicht leer, wie man in dem optischen Bild eben gesehen hat, wie man vielleicht meinen könnte aus der optischen Aufnahme, sondern sie sind voller heißem Gas. Das ist alles voller Gas. Es gibt so viel Gas, es gibt viel mehr Gas, als es Sterne gibt. Das war eine erste wichtige Entdeckung, die hinführt zur Antwort, wie entstehen eigentlich Galaxienhaufen? Denn in diesem Gas fand man etwas, die erfahrenen Zuschauer von Alpha Centauri wissen schon, worauf ich hinaus will, fand man Elemente. Schwere Elemente, Eisen, um genau zu sein. Nun, woher kommt Eisen? Ist klar, aus den Sternen. Also dieses heiße Gas muss zumindest teilweise aus Sternen kommen. Und die Sterne sitzen in Galaxien drin. Also hat man es mit etwas zu tun, was offensichtlich Auspuffgase von Galaxien sind. Na gut, woher kommt die Temperatur dieses heißen Gases? Die Galaxienhaufen sind ein Bienenschwarmgeschwirr. Die Galaxien bewegen sich in diesem Bienenschwarm und sie bewegen sich mit wahnsinnig hohen Geschwindigkeiten. 1000 Kilometer pro Sekunde. Affenartig schnell. Nun, eine Geschwindigkeit von dieser Von dieser Höhe, 1000 Kilometer pro Sekunde, das entspricht einer Temperatur von ungefähr 10 bis 100 Millionen Grad. Also das, was da freigesetzt wird an Temperatur in dem Gas, was teilweise aus den Sternen kommt, die wieder in den Galaxien stecken, diese Temperatur hat etwas damit zu tun, dass die Bewegungsenergie der Galaxien, die da durchfliegen, irgendwie durch Reibung in Temperatur verwandelt worden ist. Aber es ist nicht alles. Wir haben ja auch noch jede Menge Gas, was sozusagen von der Entstehung dieser Galaxienhaufen am Anfang übrig geblieben ist. Also besteht nur aus Wasserstoff und Helium. Also ein komisches Gemisch. Riesige Halos um die Galaxienhaufen herum, die zeigen uns etwas über die Entstehung des Materials. Aber sie sagen auch, hey, da war schon Action, da war schon eine Party drin. Die haben schon viele Sterne gemacht, die Galaxien. Und diese Sterne sind explodiert und haben ihre Elemente in die Umgebung geblasen. Es wird aber noch schlimmer. Tja, die Galaxien bewegen sich mit 1000 Kilometer pro Sekunde. Man kann aus der Geschwindigkeit der Galaxien rechnen auf die Schwerkraft, die dort wirken muss. Wenn sich ein Körper bewegt, denken Sie dran, die Geschwindigkeit der Erde hat etwas damit zu tun, dass in der Mitte die Sonne liegt. Die Sonne zieht sie an, die Erde dreht sich entsprechend der Schwerkraft, die die Sonne auf sie ausübt. Wenn ich jetzt eine Galaxie sehe, kann ich natürlich auch wieder ausrechnen, welche Masse muss denn auf diese Galaxie wirken, damit die sich mit 1000 Kilometer pro Sekunde bewegt. Und jetzt sage ich Ihnen was, halten Sie sich fest. Da ist bis zu 10-mal mehr dunkle Materie in den Galaxienhaufen, als es leuchtende Materie gibt. Dunkle Materie, also Material, was sich durch nichts anderes äußert als nur durch Masse. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Das heißt, wir befinden uns in einem Universum. Ich muss mich immer wieder am Kopf kratzen, weil es unglaublich kompliziert ist. Und man versteht es auch nicht wirklich. Wir befinden uns in einem Universum, das besteht aus Materie, die wir nicht kennen. Es kann keine Materie gewesen sein oder es kann keine Materie sein, wie wir sie kennen. Materie, aus der wir bestehen. Denn die würde zum Beispiel, wenn wir 90% dunkle Materie in diesem Galaxienhaufen hätten, dann würde die das Licht absorbieren von den Galaxien. Die würden das praktisch wie so eine Staubwolke völlig verdunkeln. Das tut sie aber nicht, die dunkle Materie. Sie wirkt nur durch ihre Schwerkraft. Und jetzt sage ich Ihnen was. Unsere Existenz, Ihre, meine, von allen Leuten, die an dieser Sendung beteiligt sind, hängt damit zusammen, dass es in diesem Universum eine Form von Materie gibt, von der wir nicht wissen, was es ist. Denn das Universum expandiert ja, fliegt auseinander. Kann man sich natürlich fragen, wieso kann denn dann überhaupt irgendwas zusammenfallen? Nicht? Könnte man sich ja fragen. Und das ist genau der Punkt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt der modernen Astrophysik, herauszukriegen, wie kann eigentlich ein Gebiet sich sozusagen vom Rest des Universums abkoppeln und kann ineinander fallen, wo alles andere wegfliegt. Das wissen wir doch inzwischen. Alles fliegt auseinander. Wieso konnte eine Galaxis entstehen? Das hat damit zu tun, dass in den ganz frühen Phasen des Universums offensichtlich in der dunklen Materie die Anlagen waren, zusammenzufallen. Zum ersten Mal also etwas kollabierte, die dunkle Materie, die nichts anderes tut als mal, und wir wissen nicht, was sie ist. Wie gesagt, sage ich Ihnen gleich, sage ich Ihnen auch nochmal. Und in diese Materietröge hinein, praktisch wie Wasser in einen Trog hineinfällt, so ist die leuchtende Materie, also das, aus dem wir bestehen, in diese dunkle Materietröge hineingefallen und hat Galaxien gebildet. Es muss also zu einer Überdichte kommen, damit lokal etwas schneller kollabiert, als dass das allgemeine Universum expandiert. Also Sie sehen schon, so ein Galaxienhaufen, der steht da am Himmel, viele Galaxien, die da umeinander rühren. Und dann, wenn man mal mit allen elektromagnetischen Augen drauf guckt, dann sieht die Welt ganz anders aus. Dann haben wir auf einmal einen Fluss von dunkler Materie und auf diesem Fluss, da schwimmen Boote, galaktische Boote aus leuchtender Materie. Wie kommt das zusammen? Ja. Es ist in der Tat so, dass es keine Galaxien geben würde ohne die dunkle Materie. Das muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Der größte Teil des Universums besteht aus einem Material, das wir nicht kennen. Wie entstehen denn dann Galaxienhaufen? Herrgott nochmal. Ja? Nun, Galaxien sind die ersten Teile, die entstehen. Und zwar entstehen die kleinen Galaxien zuerst. Solche Kameraden, wie wir sie haben, ne? Also hier, Magellanische Wolken, das sind Zwerggalaxien. Das ist nicht so ein großer Brummer wie die Andromeda-Galaxie. Andromeda ist quasi so groß wie die Milchstraße, sogar ein bisschen größer. Aber Andromeda ist so ein kleines Teil, sogenannter Zwerg. Und davon gibt es im Universum die meisten. von den Zwerggalaxien. Das sind die ersten, die entstanden sind. Und die haben sich in einem Gebiet, sind die entstanden, in dem es also sehr, sehr viele Zwerggalaxien gab und die sind miteinander verschmolzen. Es gibt also jede Menge Wechselwirkung, müssen wir uns auch mal drüber unterhalten bei Gelegenheit, Galaxienwechselwirkung. Die sind miteinander verschmolzen, haben größere Galaxien gebildet, zum Beispiel große elliptische Galaxien, also gar nicht solche Scheiben wie unsere Milchstraße. Und daraus ist nach und nach sozusagen der Galaxienhaufen entstanden, sind die Galaxien. Das heißt, die sind jetzt noch dabei zu entstehen. Während die Galaxien selber schon vor Jahrmilliarden entstanden sind, sind die Galaxienhaufen jetzt dabei zu entstehen. Das sind die größten gebundenen, gravitativ, wie wir sagen, also durch die Schwerkraft gebundenen Strukturen im Universum. Aber das ist nicht alles. Es ist also jetzt nicht so, dass die Galaxienhaufen sozusagen da liegen und dann mal sich praktisch wie so ein Bienenschwarm ein bisschen, ja, wie soll man sagen, wir realisieren. Das heißt, die Energie wird gleichgewichtig umgesetzt. So ist es nicht. Die Galaxienhaufen selber bewegen sich. Unsere lokale Gruppe, hier Milchstraße, Andromeda, die Magellanischen Wolken und so weiter, bewegen sich auf den Virgo-Haufen zu. Ein riesen Galaxienhaufen. Virgo selber bewegt sich auf etwas zu, was wir den großen Attraktor nennen. Das muss eine Aneinanderreihung von Galaxienhaufen sein, sogenannte galaktische Superhaufen. Strukturen, die sind 500 Millionen Lichtjahre lang, riesengroß. Und dazwischen ist nichts. Das Universum ist aufgebaut wie ein riesiger Schwamm. Haufen und galaktische Superhaufen sind praktisch in solchen Filamenten, hier, wie in diesem Schwamm. Das kann man natürlich, jetzt fällt mir nämlich jetzt gerade spontan ein, aber hier in diesem Schwamm sehen Sie Leerräume und alle möglichen Wände. Ja? Und genau so ist das Universum aufgebaut. Und niemand weiß, wieso. Niemand weiß, wie das angefangen hat, dass sich aus einem monotonen Anfangszustand, der völlig gleichmäßig war, auf einmal so etwas entwickelt. Wir haben also die Galaxien, die sind 100.000 Lichtjahre groß. Wir haben die Galaxienhaufen, die sind Millionen Lichtjahre groß. Die Superhaufen sind die größten Gebilde, die es im Universum überhaupt gibt, aber sie sind jetzt gerade dabei, sich auf die großen anderen Superhaufen zuzubewegen. Das heißt, in diesem Universum ist immer noch was los. Die großen Voids, wie wir sagen, die Leerräume, da ist überhaupt nichts. Fast nichts. Da kann man hingucken, solange man will. Ja. Da findet man nichts. Wie eine Bienenwabe. An deren Rand diese galaktischen Superhaufen liegen. Und diese galaktischen Superhaufen werden auch noch dadurch dominiert, dass sie aus einer Form von Materie bestehen, die wir nicht kennen. Die extragalaktische Astronomie, also alles, was außerhalb unserer Milchstraße ist, ist damit in einem Stadium der höchsten Dynamik heutzutage. Das ist ein ganz wesentliches, aktives Feld in der Astrophysik, herauszukriegen, wie sind diese Riesenstrukturen zustande gekommen? Wie hat das eigentlich alles angefangen? Und warum ist nicht nichts? Das können wir Ihnen jetzt schon sagen, warum nicht nichts ist. Weil es diese dunkle Materie gibt. Aber solange wir nicht wissen, was diese dunkle Materie eigentlich ist, haben wir natürlich auch einfach das Problem herauszukriegen, aus was dieses Universum tatsächlich besteht. Denn wir sind offensichtlich nur die Spitze des Eisbergs. Die Galaxienhaufen und damit die ganz großen Eisberge aus dunkler Materie, ja, die verschließen sich uns, aber wir müssen herauskriegen, was es ist, denn ohne dunkle Materie gäbe es keine Galaxienhaufen, gäbe es keine Galaxien, gäbe es keine Sterne, keine Planeten und damit auch kein Leben.